Gefühl weckt den Trieb, der es schafft, mich so zu fühlen, in voller Kraft. Wo ist die Quelle der Macht, die es schafft, mich aufzuwühlen, in voller Kraft? Wie die Nacht das Geheimnis, hütet das Finstere das Grauen. Ich weiß nicht mal, was ich such, doch ich werde es durchschauen. Ich fühl die Lust, die das Laster erschafft. Niemals war ich so voller Kraft. Ich bin ein Kämpfer, der niemals erschlafft. Denn ich bin stark, so voller Kraft. Wie der Mond uns ein Rätsel, einsame Kälte entfacht. Ewig verdammt durch die Schöpfung, doch blühend bei Nacht. Ein Vermögen voll Leben und Kraft, sehr verdorben, doch wirkliche Kraft. Es ist einfach die Bösartigkeit, es ist einfach das Sein von Eduard Hyde. Halt, nun sagt, ich dacht, ich hätte dich verloren und sie, die Macht, sie lacht. Ich hab dich erkoren, Schatz, mein Schatz. Sieh her, entkommst mir doch nicht mehr. Komm her, gib mir. Du wirst bezahlen, so schwer. Tiere sind wild hinter Gittern im Zoo, brauchen die Freiheit auch hier. Raubtiere toben in uns irgendwo, diesmal bin ich so ein Tier. Lass diese rasende Sehnsucht, füllt meine Seele mit Glut. Blind wie das Feuer den Weg sucht, verschlingt mich die Wut. Heute Nacht raub ich den Himmel aus, stehle Gottes Macht. Heute Nacht nehm ich die Menschheit aus, bis der Teufel lacht. Und ich fühl, ich leb immer weiter mit Satan persönlich im Leib. Und ich weiß als Vermaledeiter, dass jeder mich kennen wird. Jedermann kennt Eduard Hyde. Welch Gefühl, so behendig zu sein. Welch Gefühl, so lebendig zu sein. Es ist einfach die Bösartigkeit. Es ist einfach das Sein